Das Auswärtige Amt rät vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen den USA und dem Iran dringend von Reisen nach Israel ab. Das geht aus den aktualisierten Reise- und Sicherheitshinweisen des Ministeriums hervor. Zudem hob der Krisenstab nach Angaben von mehreren Mitarbeitern deutscher Organisationen für die Botschaft in Tel Aviv die Krisenstufe an. Zuvor hatte die US-Regierung ihren Botschaftsmitarbeitern in Israel eine umgehende Ausreise nahegelegt. US-Präsident Trump droht dem Iran mit einem Militäreinsatz. Zu den Atomverhandlungen mit dem Regime äußerte er sich unzufrieden. Der Außenminister des vermittelnden Oman sagte dagegen zuletzt, der Frieden sei zum Greifen nah. Die USA wollen verhindern, dass der Iran Atomwaffen entwickelt. Teheran bestreitet, das zu wollen und wäre im Gegenzug zu einer Aufhebung von Sanktionen bereit, sein Nuklearprogramm einzuschränken. Die US-Regierung hat den Iran als Staat, der unrechtmäßige Inhaftierungen betreibt, eingestuft. Außenminister Rubio warf Teheran vor, seit Jahrzehnten unschuldige Ausländer, darunter US-Amerikaner, als politisches Druckmittel festzuhalten. Diese abscheuliche Praxis der politischen Geiselnahme müsse beendet werden. Rubio forderte die sofortige Freilassung aller aus Sicht der USA zu Unrecht Inhaftierten. Sollte der Iran sein Vorgehen nicht ändern, könnten weitere Maßnahmen folgen. Mit der Einstufung erhöht Washington den politischen Druck auf die iranische Führung, auch vor dem Hintergrund der Verhandlungen über das iranische Atomprogramm. Unionsfraktionsvize Krings hält ein AfD-Verbot nach der jüngsten Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln für eher unwahrscheinlich. Man sei noch weit davon entfernt, genügend Material für ein entsprechendes Verfahren zu haben, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Man wisse aber nicht, wie sich die Partei weiterentwickle. Einerseits werde viel Kreide gefressen, andererseits rissen sich die AfD-Leute gelegentlich die Maske vom Gesicht. Daher sei das Thema eines AfD-Verbots nicht vom Tisch. Der Verfassungsschutz müsse weiterhin seiner Arbeit nachgehen und genügend Material über die AfD sammeln, erklärte Krings. Das Verwaltungsgericht Köln hatte in einem Eilverfahren am Donnerstag entschieden, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD vorerst nicht als gesichert rechtsextremistisch einstufen und bezeichnen darf. Eine Entscheidung in der Hauptsache steht noch aus. Die Kritik an den Plänen von Bundeswirtschaftsministerin Reiche, kleine Solarstromanlagen nicht mehr finanziell zu fördern, wird lauter. Der Bundesverband Solarwirtschaft bezeichnete den Gesetzentwurf der CDU-Politikerin als Frontalangriff auf die Energiewende in Deutschland. Zehntausende Arbeitsplätze in der Branche seien gefährdet, außerdem drohe ein Verpassen der Klimaziele. Reiches Pläne stießen auch bei den Grünen und beim Koalitionspartner SPD auf Widerspruch. In dem Entwurf für eine Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes heißt es, insbesondere kleine Solaranlagen seien aufgrund gesunkener Kosten oft ohne zusätzliche Förderung wirtschaftlich. Bislang werden sie 20 Jahre lang finanziell gefördert. Die Produktion im Tesla-Werk in Brandenburg leidet nach einem Bericht des Handelsblattes unter einem starken Absatzeinbruch. Demnach wurden im vergangenen Jahr rund 149.000 Elektrofahrzeuge gefertigt. Das entspricht einem Minus von fast 30% im Vergleich zu 2024. Das Handelsblatt beruft sich in seinem Bericht auf Zahlen des Datenanbieters Innovev, der auf die Autoindustrie spezialisiert ist. Tesla produziert in Grünheide, dem einzigen Werk in Europa, das Modell Y. Das Werk ist für 375.000 Fahrzeuge pro Jahr ausgelegt. Der Konzern ließ eine Anfrage der Zeitung zu den Produktionszahlen unbeantwortet. Der Streik bei Bussen und Bahnen im Nahverkehr geht in fast allen Bundesländern auch heute weiter. Weiterhin müssen Fahrgäste mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hatte im laufenden Tarifkonflikt zu den Warnstreiks aufgerufen. Nur Niedersachsen und Baden-Württemberg sind nicht betroffen. In den meisten Regionen sollen die Arbeitsniederlegungen bis Sonntag früh dauern. Eine Lösung des Tarifstreits ist noch nicht in Sicht. Abschließend das Wetter. In der Nacht in der Nordwesthälfte zeitweise Regen. Sonst trocken und meist gering bewölkt. Abkühlung auf 11 bis 2, im Südosten bis minus 2 Grad. Das waren die Nachrichten. Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht.